1. Israel soll zur Kenntnis nehmen, das ist den Jordan überqueren Word, mein Land zu eroben, das von Volken bewohnt Word, die größer und mächtiger sind als sie selbst, und Stadti besitzt, die groß und hoch befestigt sind. 2. Dazu gehort ein großes und hochgewachsenes Volk, die Anakata, die Israel bereits kennt und von denen es gehort hat, das niemand ihnen widerstehen kann. 3. Israel soll jedoch wissen, das Yahweh, Gott, als Verzehrens Führer vor ihnen herziert, Word dies Volke vernichten und sie vor Israel unterwerfen, damit sie schnell aus ihrem Besitz vertrieben und ausgelöscht werden können, wie Yahweh es versprochen hat. 4. Wenn Yahweh, Gott, dies Volke vor ihnen vertriebt, sollen sie nicht denken, Yahweh hat mich wegen meiner Gerechtigkeit in den Besitz dieses Lands gebracht. Vielmehr vertrieb Yahweh dies Volke aufgrund ihrer eigenen Vergehen. 5. Der Besitz des Lands wird ihnen nicht aufgrund ihrer Rechtschaffenheit oder ihres reinen Herzens zu teil, sondern Yahweh, Gott, vertrieb dies Volke wegen ihrer Sünden und das feierlich Versprechen zu erfüllen, das ihren Vorfahren Abraham, Isaac und Jacob gegeben hat. 6. Daher sollen sie erkennen, das Yahweh, Gott, ihnen dieses Gutland nicht wegen ihrer Gerechtigkeit als Besitz gibt, denn sie sind ein widerspenstiges Volk. 7. Sie sollen sich daran erinnern und nicht vergessen, wie sie Yahweh, ihren Gott, in der Wüste ersehnten, den vom Tag ihres Aussags aus Ägypten bis zu ihrer Ankunft an diesem Ort waren sie stets widerspenstig gegenüber Yahweh. 8. Besonders am Horeb ersehnten sie Yahweh, woraufhin so zornig Word, das Abib siegtigte, sie zu vernichten. 9. Ich war auf den Berg gestiegen, am die Steinen und Tafeln, die Tafeln des Bunds, den Yahweh mit ihnen gestlissen hat, entgegen zu nehmen, und blieb dort wirsig tage und wirsig nackte, one zu essen oder zu trinken. 10. Yahweh übergab mir die bei den Steinen und Tafeln, die vom Finger Gottes beschrieben waren und alwert in Thielten, die Yahweh am Tag der Versammlung auf dem Berg aus dem Führer zu ihnen gesprochen hat. 11. Nach Ablauf dieser wirsig tage und nackte übergab mir Yahweh die bei den Steinen und Tafeln, die das Gesetz in Thielten. 12. Daraufhin sprach Yahweh zu mir, steig schnell von hier herab. Den Dane Volk, das du aus Ägypten geförtest, hat sich verdorben. Sie sind sehr schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe, und haben sich ein Götzenbild gegossen. 13. Yahweh fügte hinzu, ich habe erkannt, dass dieses Volk ein widerspenstiges Volk ist. 14. Sagt weiter, lass mich sie vernichten und ihren Namen unter dem Himmel auslöschen, und ich werde dich zum Stammvater eines Volks machen, das starker und größer ist als dieses. 15. Daraufhin kehrte ich am Stieg vom Berg Herab, der in Helm Führer stand, wo bei ich die bei den Gesetztafeln in meinen Händen trug. 16. Dort sah ich, dass sie sich tatsächlich gegen Yahweh, ihren Gott, versündigt hatten, indem sie sich ein gegossenes Kalb anfertigten und somit sehr schnell von dem Weg abwichen, den Yahweh ihnen vorgeschrieben hat. 17. Ich ergriff die bei den Tafeln, schludet sie aus meinen Händen und zerschmetterte sie für ihren Organ. 18. Danach warf ich mich hernüt, wie zuvor, wirsig tage und wirsig nackte vor Yahweh nieder, one zu essen oder zu trinken, wegen all ihrer Sünden, die sie begangen hatten, indem sie taten, was Yahweh missfiel und in ersehnt. 19. Ich furchte den Zorn und die gross wat, die Yahweh gegen sie hegte und die in dazu bringen wollte, sie zu vernichten, doch Yahweh erhort mich auch dieses Mal 20. Yahweh war auch über Aaron so zornig, dass in vernichten wollte, und ich fleht damals ebenfalls für Aaron. 21. Das Götzenbild, das Kalb, das sie als Zeichen ihrer Sünde angefertigt hatten, nahm ich, verbrannte es und zerriebes vollständig zu feinem Staub, dessen Staub warf ich in den Bark, der vom Berg Herab floss. 22. Darüber hinaus ersehnten sie Yahweh auch in Tabira, Massa und bei den Lustgraben. 23. Selbst als Yahweh. Sie von Cades Barnier Orsanten befahl, Zieht hinauf und nehmt das Land ein, das ich euch gegeben habe, widersetzten sie sich dem Befehl Jahwehs, eures Gottes, und weigerten sich, ihm zu vertrauen oder auf sein Stimme zu hören. 24. Sie haben sich Jahweh gegenüber widerspenstig gesagt, sieht ich sie ken. 25. Als ich dann die Wesig Tage und Wesig Nakti vor Jahweh lag und mich niederwarf, weil Jahweh gedroht hat, sie zu vernichten. 26. Betet ich zu Jahweh und sprach, O Herr, Jahweh. Vernichte nicht den Wochen den Agentum, das du durch den Gross Markt erlost und mit starker Hand aus Ägypten gefertest. 27. Erinnere dich an den Diener Abraham, Isaac und Jacob. Acte nicht auf die Widerspenstig Keet deines Volks, auf sein Bosheit und sein Sunday. 28. Damit man in dem Land, aus dem du uns gefertest, nicht sagen kann, weil Jahweh nicht fahig war, sie in das Land zu bringen, das ihnen versprochen hat, und weil sie hast, hat sie weggeführt, sie in der Wüststerben zu lassen. 29. Denn sie sind den Wochen den Agentum, das du mit deiner großen Kraft und deinem ausgestreckten Arm herausgeführtest.